Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Spargelsaison endet heute. Amtsgericht Stolzenau auf der Kippe und Feuerwehreinsatz in Erichshagen-Wölpe. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Kleine Amtsgerichte auf dem Land müssen um ihren Fortbestand fürchten. Nachdem die grüne Landesjustizministerin schon vor Jahren Schließungen nicht generell ausschließen wollte, rät nun auch der Landesrechnungshof dazu. Schon im rot-grünen Koalitionsvertrag wurde die Bildung von Justizzentren erwogen. Kleine Standorte auf dem Land stünden damit vor dem Aus. Auch der Landkreis Stolzenau könnte davon betroffen sein, befürchtet der hiesige FDP-Kreistagsabgeordnete Heiner Werner. Heute endet offiziell die Spargelsaison 2016. Jedes Jahr wird zum Johannistag die Ernte des Edelgemüses traditionell eingestellt. Nun müssen die Spargelpflanzen bis zum ersten Frost durchwachsen, um genug Kraft für das nächste Jahr zu haben. Die Saison 2016 war ein Auf und Ab, berichtet Fritz Bormann, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Nienburger Spargel. Das war so ein bisschen Achterbahnfahrt, aber das kennen wir ja. Wenn die Sonne brennt und es sind 30 Grad, da kommt der Spargel mit 300% aus der Erde. Und dann hat man wieder kalte Tage, wo es Nachtfrost gibt, so wie wir es dieses Jahr in April hatten. Da warten wir auf den Spargel, dass er kommt. Aber trotzdem sind wir Anfang Mai angefangen mit der Spargelzeit und wir haben bis jetzt auch kontinuierlich Spargel gehabt. Ich denke, wir konnten auch jeden Verbraucher zufriedenstellen. Die Preise haben sich entwickelt etwas höher in den letzten Jahren und sie werden in den nächsten Jahren auch weiter steigen, weil die Löhne steigen und wir müssen kontinuierlich anpassen. Sonst wird dieser Spargelanbau in Niedersachsen und auch im Kreis Nienburg zurückgehen. Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es kürzlich an der Wölperstraße im Nienburger Ortsteil Erichshagen-Wölpe. Gegen 11 Uhr wurde ein brennender Mülleimer an einem Gebäude gemeldet. Vor dem Ausrücken der Einsatzkräfte war der Brand allerdings schon erloschen, sodass ein Eingreifen nicht mehr erforderlich war. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.